Johannes Kreidler, normalerweise hat ein Komponist eigentlich eine, wie soll ich sagen, vorprogrammierte Karriere, die geht so. Zu Hause wird Klavier gespielt, er liegt unter dem Flügel, wird inspiriert, geht später an die Musikhochschule, entscheidet sich doch, Komposition ist mein Ding, und am Schluss sitzt er vor einer Partitur und schreibt schöne Noten. Ist das bei Ihnen auch in etwa so? Das hat genauso angefangen erstmal. Ich habe von Kind an Klavier gespielt und habe angefangen zu komponieren und habe mich für ein Musikstudium entschieden und Komposition studiert und schöne Partituren geschrieben, bis ich so 26 war, sage ich, ja. Da muss ja irgendwas passiert sein, denn was Sie heute machen, ist eigentlich nicht mehr identisch mit dem Begriff des konventionellen Komponierens. Gibt es sozusagen einen Turning Point? Ja, der Turning Point ist eigentlich die technologische Revolution der Digitalisierung. Es ist ja selbstverständlich geworden, dass man auch dass man vieles im Alltag am Computer arbeitet. Und das betrifft natürlich auch die Musik. Und da ist eben sehr viel passiert in den letzten 10 Jahren. Man kann ganz viel Musik eben am Computer programmieren. Man braucht nicht mehr in ein teures Studio zu gehen. Ich kann das zu Hause machen. Und ich habe ein Internet, in dem ich Sachen publizieren kann und in dem ich viele Sachen auch bekommen kann, die ich wiederum kreativ verarbeiten kann. Damit hat das alles zu tun, dass ich mich ein gutes Stück weit von der Partitur gelöst habe. Sind denn die Anfänge nicht eher in den Computerspielen zu suchen, die Sie vielleicht mit 6 Jahren gespielt haben? Nee, eigentlich nichts. Naja, also ich habe auch Computer gespielt, aber hat nicht so die Bedeutung gehabt eigentlich. Bis ich erst mit Mitte 20 eigentlich dieses Potenzial des Computers wirklich künstlerisch für mich entdeckt habe. Es gibt ja schon lange die Arbeit mit Computern im Bereich der Musik, der zeitgenössischen Musik. Zuerst vielleicht in großen Kellern à la IRCAM in Paris oder in Köln. Und dann kam eben der Computer. Ist Ihre Herangehensweise in dem Sinne konventionell? Ich glaube, das ist jetzt ganz anders als vor 15 oder 20 Jahren, in dem man eben ein großes Studio aufsuchen musste. Man musste ja da sozusagen die Audienz dafür erstmal bekommen und hatte dann immer mal 2 Stunden am Tag und musste mit Technikern sich arrangieren, während ich jetzt da wirklich sehr autonom bin. Ich habe eine Fabrik quasi zu Hause mit dem Personal Computer und die Anbindung ans Internet. Das halte ich doch für was ganz anderes als die frühere Studioarbeit. Was ist denn Ihre Spezialität, wenn man so sagen will? Ich meine, heutzutage nehmen Komponisten Töne auf, vielleicht als Musikkonkret, nehmen ein Schnittprogramm, setzen das zusammen, haben eine Bibliothek zu Hause und am Schluss ist dann das strukturierte Werk fertig. Also natürlich bin ich mit den Dingen nicht alleine, aber in manchen Aspekten habe ich vielleicht schon Sachen gemacht, die andere noch nicht in der Schärfe wahrgenommen haben. Also ich habe eben mich mit Sampling beschäftigt. Das hat mich sehr interessiert, dass ich vorgefundenes Material, musikalisches Material verwende. Und da bin ich dann in immer größere Größenordnungen vorgedrungen, habe dann Stücke gemacht mit 100, mit 1000, mit 9000 Fremdanteilen. Und da kam mir dann zum Beispiel zu Bewusstsein, dass es ja wirklich ein Urheberrechtsproblem ist und dass ich zum Beispiel bei der GEMA in Deutschland müsste ich jeden Fremdanteil angeben. Und dann habe ich das auf die Spitze getrieben, habe ein Stück mit 70.200 Fremdanteilen komponiert, das nur 33 Sekunden lang dauert. Also so diese extreme Kompression und die extreme Größe an Material, die heutzutage im Internet verfügbar ist, das habe ich dann zum Beispiel bewerkstelligt. Das ist ja nicht eigentlich ein Musikstück, sondern das ist eigentlich eine künstlerische Aktion. Ich würde Sie da weniger als Komponisten bezeichnen. Wenn ich weiß, wie das abging, Sie fuhren mit dem Lastwagen zur GEMA, in der Schweiz würde das die Swisa sein, und präsentierten dort Ihre 70.200 A4-Blätter. Komposition oder Aktionskunst? Der Kern ist ein Musikstück und ich habe bei diesem Musikstück auch versucht, nicht nur technologisch zu demonstrieren, dass jetzt also diese Kompression möglich ist, sondern ich habe da eine Dramaturgie innerhalb von 33 Sekunden entwickelt und ich habe vor allem auch das Spektrum komponiert vom Rauschen tausender Klangpartikel bis zum 2 Sekunden langen Zitat, das darin auch enthalten ist, das auf jeden Fall erkennbar ist. Also da steckt als Kern der Komposition drin, aber das wuchs natürlich dann extrem darüber hinaus. Ich habe das per Video dann im Internet schon angekündigt, die Aktion, und habe dann eben die Aktion durchgeführt. Das war eine große Sache mit TV und Radio und Blogs, die da anwesend waren. Und all dem, was daraus gefolgt ist, es war eine Provokation, da sind viele Diskussionen daraus entstanden. Das alles wurde da ausgelöst durch ein Musikstück. Dann bringen wir als erstes mal diese 33 Sekunden mit dem super langen Ausschnitt von 2 Sekunden am Schluss. Tag, hier ist Johannes Greitler. Ich habe ein neues Stück komponiert und das will ich jetzt gerne bei der GEMA geltend machen. Na, da müssen Sie ein Anmeldeformular ausfüllen. Können Sie mir das zuschicken? Kann ich gerne machen. Wollen Sie vielleicht gleich mehrere? Ja, 70.200 bitte. Ich zitiere in meinem Musikstück 70.200 andere Stücke und die muss ich doch alle dafür angeben. Die Aktion Product Placements soll ausdrücken, dass seit der Allverfügbarkeit von Musik im Internet einerseits und dem zu Ende gegangenen Materialfortschritt in der Avantgarde-Musik andererseits, sich mit jeder Klangverbindung Fragen stellen, wie was davon ist eigen, was ist fremd. Meine Festplatte jedenfalls passen tausende Musikstücke und die kann ich doch alle in einem Musikstück wieder verwenden. Was ist heute Identität? Urheberrechte entstehen schon bei einer einfachen schöpferischen Leistung, ab einer sogenannten Schöpfungshöhe von Eigentümlichkeit bzw. Individualität. Es kann aber nicht sein, dass eine ästhetische Frage mit einer juristischen Frage identisch ist. Das ist jedoch der Fall beim derzeitigen Stand des Urheberrechts. Und auf diesen Missstand mache ich mit den Mitteln der Kunst aufmerksam. Wie Stunden geht denn Ihr Stück, wenn ich fragen darf? 33 Sekunden. Und da sollen jetzt 70.000 wie viele Zitate reinpassen? Im Zeitalter von MP3 kann man doch massenhaft Musik speichern und komprimieren. Und meine Kunst reflektiert eben genau das. Kreativität muss medial ermöglicht werden. Öffentliche Aufführung, Sendung, Verbreitung oder Verfügbarmachung über das Internet und andere elektronische Netzwerke, Bearbeitung, Speicherung und Übertragung sind verboten. Kopieren ist eine Kulturtechnik. Für den Umfang gibt es keine Vorformulierung. Viele Leute denken, es gäbe da eine Bestimmung, wie alles bis 2 Sekunden oder 4 Takten dürfe man verwenden. Tatsächlich kann aber schon ein winziger Klangpartikel rechtswidrig sein, wenn dafür keine Lizenz vorgelegt wird. Sollen wir hier bei der GEMA 1 Million Formulare bearbeiten, wenn der hier... Es sind nur 70.200. Ich bin nicht grundsätzlich gegen die GEMA, aber ich bin für andere Einnahmemodelle, wie konsequente Abgaben auf Lehrmedien oder eine Kulturflatrate, wenn der Kulturbegriff dabei auch ernst genommen wird und nicht die industrielle Klangproduktion den Großteil abschöpft. Ich sage, Gott sei Dank hört Musik auf, Markt zu sein. Auch. Ich werde das Stück bei der GEMA auch anmelden. In einem offenen Brief haben die Zöglinge der Musikindustrie unsere Kanzlerin aufgefordert, den Schutz des geistigen Eigentums in Anbetracht der Internetpiraterie zur Chefsache zu machen. Sie bekräftigten sich mit dem Ausspruch, geistiges Eigentum sei das Öl des 21. Jahrhunderts. Was wäre denn, wenn alle Öl frei verfügbar hätte? Wir haben jetzt ein Stück gehört, das sich mit der Urheberrechtsgesellschaft Deutschlands, der GEMA, beschäftigt hat. Wir kommen zu einem Stück, das nur im Internet lebt, da fährt kein Lastwagen. Wir kommen zu Call Wolfgang, gemeint ist Wolfgang Schäuble. Ja, das war der damalige Innenminister, der sich sehr dafür eingesetzt hat, die Überwachungsmaßnahmen in Deutschland zu verschärfen. Also dass zum Beispiel von jeder E-Mail die Adresse von Sender und Empfänger gespeichert wird, dass Telefonate ohne Verdachtsmoment aufgenommen werden können. Bestrebungen, denen ich sehr kritisch gegenüberstehe. Denn ich halte das Internet für eine große Errungenschaft. Und wenn da jetzt wieder derartige Absicherungen seitens des Staates eingebaut werden, dann halte ich das für einen großen Rückschritt und dagegen tue ich was. Ich könnte ja sagen, Sie arbeiten hier als politischer Komponist. Für mich soll die künstlerische Arbeit mitunter auch wirklich etwas mit dem Leben zu tun haben, das ich als Musiker in dieser Gesellschaft lebe. Was mich da stört, das möchte ich irgendwie auch wiederum ausdrücken in meiner Kunst. Und das habe ich in dem Fall eben auch praktiziert. Diese Bestrebungen der sogenannten Vorratsdatenspeicherung in Deutschland halte ich für sehr ungut und habe dann eine Aktion durchgeführt, bei der zwei Computer miteinander telefonieren und dabei verdächtiges, terroristisches Vokabular austauschen. Zum Beispiel? Na, Bombe, Koffer, Dollar, Drogen, aber auch wesentlich harmlosere wie marxistisch-leninistisch oder Gentrifizierung. Es gab da einen konkreten Fall in Deutschland, nämlich eines Soziologen, der wurde verhaftet, weil in Texten von ihm im Internet wurden ein paar dieser Vokabeln gefunden, die angeblich auch Terroristen in irgendwelchen Bekennerschreiben verwendet haben. Und der Soziologe war aber definitiv ganz unschuldig und trotzdem hat man ihn 3 Wochen lang verhaftet. Und auf diesen Fall habe ich mich da dann auch bezogen. Und in meinem Fall sind natürlich auch die beiden Computer völlig unschuldig. Die werden niemals einen Terroranschlag ausüben. Und trotzdem stellen die durch diese Reizwörter, das weiß man, durch solche Reizwörter eigentlich automatisch schon einen Verdachtsmoment dar. Das ist ja nur die eine Ebene. Sie konnten es nicht lassen, auch diesmal mit der GEMA ein bisschen zu spielen, nicht? Na, ich habe auch hier noch das ausgereizt, dass ich im Hintergrund Musik von mir habe ablaufen lassen, denn und dann die Frage gestellt, wenn jetzt das BKA, also das Bundeskriminalamt, so ein Telefonat abhört und mitschneidet, dann begehen sie eigentlich auch noch eine Urheberrechtsverletzung, denn man darf nicht einfach ohne weiteres ja eine Kopie eines urheberrechtlich geschützten Werkes machen. Es ist gesetzlich einfach noch gar nicht, so ein Fall ist gar nicht geregelt. Deshalb habe ich mich in diesen Graubereich absichtlich begeben. Haben Sie schon Tantiemen gekriegt? Also Journalisten haben beim Bundeskriminalamt angerufen und gefragt, wie gehen Sie in diesem Fall um? Die haben gesagt, ja, das ist ja Kunst, das betrifft uns natürlich nicht. Was ich dann fast schade finde, dass es Kunst ist, oder dann möchte ich meine gesamte Internetkommunikation zur Kunst erklären und hoffe, dass deshalb das BKA mich nicht mehr verdächtigt. Aber das ist ja irgendwo faul. Sie gehören da, der absolut ewig Unabhängige, von dem alles abhängt. Erzeugt nicht und ist nicht gezeugt worden und im Nebenhörtig ist keiner. Hier habe ich zwei Rechner so eingerichtet, dass sie via Voice-over-IP automatisch miteinander telefonieren. Der Text ist ebenso computergeneriert wie die Stimmen. Sie sprechen einen unverständlichen Text, dazwischen kommen aber immer wieder Schlagwörter wie Prekarisierung, Bezugsrahmen, marxistisch-leninistisch oder auch Koranverse. Im Juli 2007 wurde der Soziologe Dr. André Holm frühmorgens festgenommen und wegen Terrorverdachts für 3 Wochen inhaftiert, nachdem er und seine Familie 1 Jahr lang observiert worden waren. Das BKA war auf ihn aufmerksam geworden, weil es im Internet in seinem Zusammenhang Wörter wie Prekarisierung, Reproduktion, Bezugsrahmen und politische Praxis entdeckt hatte. Telekommunikationsüberwachung ist die im Strafverfahrensrecht und Polizeirecht übliche Bezeichnung für die Überwachung von Telekommunikationsvorgängen und Inhalten. Eine Überwachung erfolgt zum Zweck der Strafverfolgung. Die Telekommunikationsüberwachung ist ein schwerer Eingriff in verfassungsrechtlich geschützte Grundrechte wie das Fernmeldegeheimnis oder das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Die Netzaktion Call Wolfgang läuft Tag und Nacht. Sie ist ein ständiges Sicherheitsrisiko. Es wird immer neuer Text produziert, Das muss immer überwacht werden. Und der unverständliche Text könnte ja ein verschlüsselter Terrorcode sein. Verdachtserhärtend kommt hinzu, dass die Rechner nicht direkt verbunden sind, sondern über einen Server im Iran. Also registriert das BKA eine IP-Adresse, die auf den Iran verweist. Sehr verdächtig. Gut, dass das alles abgehört und gespeichert wird. Beim Versand einer E-Mail wird die Absender-Internetprotokolladresse gespeichert, außerdem die E-Mail-Adressen aller Beteiligten und der Zeitpunkt des Versands. Beim Empfang einer E-Mail werden alle beteiligten E-Mail-Adressen gespeichert, die IP-Adresse des Absender-Mail-Servers und der Zeitpunkt des Empfangs. Beim Zugriff auf das Postfach werden der Benutzername und die IP-Adresse des Abrufes gespeichert. Der Zugriff auf Vorratsdaten, wie er in § 113b des Telekommunikationsgesetzes E definiert ist, gilt außerdem nicht nur für Verbindungsdaten, sondern auch für Identifikationsdaten, also für den Namen, die Anschrift und das Geburtsdatum des Nutzers einer Rufnummer oder IP-Adresse. Diese Daten sind ohne begründeten Verdacht mindestens 6 Monate auf Vorrat zu speichern. Sie dürfen dann ohne richterliche Anordnung abgefragt werden und das schon, um harmlose Ordnungswidrigkeiten wie Falschparken zu verfolgen. Abgefragt werden können dabei sogar Passwörter, PIN und PUC-Nummern. Auskunft über die Identität der Kommunizierenden sollen auch Rechteinhaber wie die Film- und Musikindustrie verlangen dürfen, etwa um die Benutzung von Tauschbörsen im Internet verfolgen zu können. Die Datensammelwut der deutschen Behörden geht noch viel weiter als die IG-Richtlinie, die nur die Speicherung von IP-Adressen empfiehlt und Zugriffsrechte nur zur Verfolgung schwerer Straftaten vorsieht. Analog geführte Telefonate sind dabei genauso betroffen wie digitale. Telefonanbieter müssen dem Staat alle verlangten Daten kostenlos zur Verfügung stellen. Das heißt, die riesigen Kosten, die für den Provider anfallen, werden wieder dem Nutzer weitergegeben. Nebenbei läuft in diesem Terrortelefonat übrigens auch noch meine Musik im Hintergrund. Wenn das Gespräch also vom BKA mitgeschnitten wird, begehen Sie noch eine Urheberrechtsverletzung. Ich darf ja auch nicht einfach Musik von anderen Leuten aus dem Internet kopieren. Die GEMA muss jetzt in meinem Auftrag das BKA abmahnen, so wie das die Musikindustrie ja auch tut und dafür die Vorratsdaten gespeichert haben will. Gesetz ist Gesetz. Ab dem 1. Januar 2009 sind alle Anbieter von Internetzugängen, Internettelefonie und E-Mail-Services zur Speicherung der Daten verpflichtet. Wozu? Was ist denn hier schlimmer? Die Terrorgefahr oder der Staat, der seine Bürger bespitzelt? Es ist doch ein riesiger Mumpitz, wenn man wegen Wörtern wie Reproduktion, Bezugsrahmen oder marxistisch-leninistisch gleich observiert und womöglich eingesperrt wird. Die Telekommunikationsüberwachung muss eingestellt werden. Diese Freiheitsberaubung und dieser Aufwand stehen in keinem Verhältnis zu der angeblichen Terrorgefahr in Deutschland. Diese Computer werden sich bestimmt nie in die Luft sprengen und ebenso unschuldig sind Millionen Internetnutzer jeden Tag, deren Daten dennoch gespeichert werden. Ich rufe Wolfgang Schäuble, den deutschen Innenminister, auf, die Telekommunikationsüberwachung und die Vorratsdatenspeicherung aufzugeben. Sie waren der absolute ewig Unabhängige, von dem alles abhängt. Er zeugt nicht und ist nicht gezeugt worden und im Leben hört ich es keiner. Bezugsrahmen, Gzüerlöp und Paiokyks. Dies flög übweg, wurft drakonisch. Drakonisch. Sie setzen sich in Ihrer Funktion als Komponist natürlich auch mit der Musik der Vergangenheit auseinander, der Tradition, auch der großen sinfonischen Tradition eines Beethoven. Sie haben ganz konkret mit dessen Musik gearbeitet. War das ein Spaß für Sie, so weit zurückzugreifen in die Musikgeschichte? Größtenteils, wenn ich Musik zitiere, zitiere ich eigentlich Popmusik. Ich sage auch oft, ich mag nur Sachen zitieren, die ich nicht mag, weil ich diesen sehr heiligen Umgang mit der großen Tradition, die, wenn zumindest im deutschsprachigen Raum, wie ich das wahrnehme, wenn da Musik zitiert wird, dann zitiert man selbstverständlich Mozart, Beethoven, Schumann, Schubert, Brahms, so als seinesgleichen, auf seiner Augenhöhe selbstverständlich. Und das ist eigentlich meine Sache nicht. Aber in Ausnahmefällen mache ich es dann doch, aber ich versuche es dann vielleicht doch eher den Respekt durch Respektlosigkeit zu erweisen und das dann auch extrem auf heutige technische Möglichkeiten hin anzuwenden. Das habe ich in einem Stück Compression Sound Art zum Beispiel getan, da habe ich dann sämtliche Sinfonien von Beethoven auf, ich glaube, eine halbe Sekunde zusammengepresst. Und nicht nur das? Ja, es sind ein Hörbuch von Marcel Proust, Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, und sämtliche Beatles-Songs. Oder den Papst habe ich auf einem Kondom als Membran abgespielt. Und das wollte man uns noch sparen. Okay, hören wir doch, was Sie da getan haben in Ihrer Fassung, in Ihrem Selbstporträt, das Sie als Radioprodukt erstellt haben. Sämtliche Symphonien Beethovens, abgespielt in einer Sekunde. Sämtliche Songs der Beatles, abgespielt in einer Zehntelsekunde. Marcel Proust, Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, Hörbuch, abgespielt in einer Sekunde. 130.000 Songs, abgespielt in 4 Sekunden. Zusammen 3. Die Tonspur von Rambo 3, abgespielt in einer Drittelsekunde. Die Tonspur eines kompletten Pornofilms, abgespielt in einer Drittelsekunde. Britney Spears, Baby One More Time, abgespielt 10 Mal in einer Sekunde. Britney Spears, Gimme More, abgespielt 400 Mal in einer Sekunde. Zusammen. Ein hoher Ton, abgespielt durch den Kehlkopf eines illegalen Einwanderers. Der Papst, abgespielt auf einem Kondom als Membran. Die Bibel als Hörbuch, abgespielt in einer Drittelsekunde. Der Koran als Hörbuch, abgespielt in einer Drittelsekunde. Die Tora als Hörbuch, abgespielt in einer Drittelsekunde. Das Gesamtwerk Nietzsches als Hörbuch, abgespielt in einer Drittelsekunde. Bibel, Koran, Tora und Nietzsche zusammen. Immanuel Kant, Kritik der reinen Urteilskraft, Hörbuch, abgespielt 22.000 Mal in einer Sekunde, also nur für Fledermäuse hörbar. Die Aufnahme einer Explosion, so viele Mikrosekunden lang abgespielt, wie es Tote im Irakkrieg gibt, zum Stand vom 1. April 2009, das sind 53.552 Mikrosekunden. Hitler spricht das Wort Reich 12 Mal langsamer abgespielt. Der Code zum illegalen Rippen von DVDs als Schallwelle ausgelesen. Die Aufnahme eines Ofenrohrs, das 1972 von Neuseeland aus Alaska importiert wurde, wo man es mit einem Benzinmotor 574 Mal pro Sekunde in Schwingung versetzte. Die Aufnahme davon wurde 2003 mit einer gehackten Software auf einem alten Atari-Computer manipuliert und gefiltert. Normalerweise komponieren ja Komponisten mit Noten. Sie setzen Sounds zusammen und diese Sounds selber sind oft Musik. Also Sie komponieren eigentlich mit Musik. Genau, also ich würde sagen, oder Gérard Griset hat früher gesagt, ich komponiere nicht mehr mit Noten, sondern mit Tönen. Und ich würde jetzt sagen, ich komponiere nicht mehr mit Tönen, sondern mit Musik. Weil ich sehe eigentlich in praktisch jedem Klang, sehe ich ohnehin schon irgendwo die Musikgeschichte drin, weil eigentlich jeder Klang schon vorhanden ist und schon mal benutzt wurde. Und so ist jeder Klavierton eigentlich schon ein Fragment von Klaviermusik. Nach diesem Verständnis setze ich dann Einzeltöne oder eben dann schon größere Zusammenhänge in Form von Klangdateien zusammen. Es gibt ja diese geschichtsphilosophische Ansicht, dass das Ende der Geschichte erreicht sei. Ein bisschen hat Ihre Haltung auch etwas fast Nostalgisches. Ja, also ich glaube nicht, dass alles schon da war, aber es war schon sehr vieles da. Das ist in Theorie eigentlich keine so neue Sache. Schon Georg Büchner hat gesagt, ich bin so jung und die Welt ist so alt. Und das wird aber doch immer noch schärfer. Es wird vor allem dadurch wieder schärfer durch die Technologie, bei der ich heute eben eigentlich die gesamte Geschichte beim Ausklick am Computer verfügbar habe. Oder es wird immer mehr dahin gehen, dass das Archiv wächst und wächst und wächst und ich habe eigentlich alles am Computer vorhanden. Insofern sehe ich mich doch da gezwungen, mich damit zu beschäftigen. Irgendwo ist es gleichwohl eine Haltung, die ähnlich ist der Musique Concrète von damals in den 50er Jahren in Frankreich. Als Komponisten rausgegangen sind in die Welt, haben dort Geräusche aufgenommen, sind aber auch in den Konzertsaal gegangen und haben Musik aufgenommen, so wie Sie sie benutzen, und die zusammengesetzt. Insofern stehen Sie da in einer Traditionslinie. Ja, die Musik konkret, die aus den 40er, 50er, 60er Jahren, die klingt halt nur etwas staubig. Also das ist wirklich ein rein klanglicher Fakt eben auch, dass wir heute andere Aufnahmemittel haben und das dadurch auch anders klingt. Der andere Aspekt ist, dass jetzt eben auch viel größere Quantitäten vorhanden sind und ich muss erstmal gar nicht mehr rausgehen, sondern habe eben auch alles irgendwie in Internetarchiven an Alltagsklängen und so eigentlich schon vorhanden. Und das ist aber auch sehr interessant zu sehen, was andere da schon aufgenommen haben und damit dann umzugehen, aber eben vor allem auch in einer viel größeren Größenordnung. Ist es für Sie denn nicht problematisch, eigentlich eine unbeschränkte Anzahl von Informationen zur Verfügung zu haben? Sie müssen sich orientieren können in einem Feld, das so groß ist wie das Internet selbst. Und das ist nicht unendlich. Sie haben auf Ihrer Seite Ende des Internets irgendwo als Link drauf, aber gleichwohl, wie orientieren Sie sich in dieser Überinformation? Das ist in der Tat ein Problem, mit dem man heutzutage umgehen muss, mit dem Information Overload. Ich gehe insofern damit um, dass ich eben doch erstmal ganz, ganz viel davon verwende und versuche zu strukturieren. Aber eben auch tatsächlich diese Erfahrung dann versuche in der Musik zu übermitteln, die Erfahrung dieser riesigen Menge. Das ist ja die eine Schiene, die Sie fahren, mit diesen großen Mengen Aussagen zu machen. Auf der anderen Seite haben Sie auch kulturkritische Ansätze. Ich denke hier an Ihre kritische Ansicht der New Yorker Börsenkurse, die Sie zur Partitur erklärt haben. Ich habe zum Höhepunkt der Finanzkrise 2009 habe ich die Darstellungen von Aktienkursen genommen und die in Melodien umgesetzt. Das ist eine Idee, die haben andere auch schon gehabt, aber es war natürlich jetzt dieser historische Zeitpunkt war sehr besonders. Was vielleicht auch in meinem Fall besonders war, ist, dass ich dann diese Melodien in ein Pop-Kompositionsprogramm eingespeist habe, was zur gleichen Zeit auf den Markt kam, Songsmith von Microsoft. Was dann aus diesen Melodien, die eigentlich eine fatale Herkunft haben, wirklich ein ökonomisches Desaster liegt denen zugrunde, die werden in so einer Software aber dann in eine völlig harmlose Hotel-Lobby-Musik umgewandelt, was aber eigentlich dann doch wiederum eine adäquate Sonifizierung ist, dieser Börsenkrise, denn diese Musik tut so, als sei nichts gewesen, als sei eigentlich alles harmlos und genau so wird ja jetzt wieder, geht die Welt wieder weiter, alle tun so, als sei nichts gewesen und steuern auf die nächste Krise zu. Sie befassen sich an sich mit komplexesten Strukturen, mit enorm viel Informationen. Sie filtern, sie dehnen, sie stauchen und am Schluss kommt etwas raus, das tönt so harmlos. Es ist ja unglaublich. Ich würde behaupten, dass auch ein Stück wie Charts Music neue Musik ist, obwohl es an der Oberfläche tonale Popmusik ist. Das einzig quasi atonale daran ist, dass es eine Reihenform ist und in den Tonarten springt. Ich glaube aber eben, es würde kein Popkomponist würde so etwas komponieren. So ein Ansatz, weil das eigentlich dann Konzeptkunst ist, der kommt doch nur aus einem ernsten Kunstverständnis. Eben, Sie sagen es, hier sind Sie eher Konzeptkünstler und weniger Komponist. In dem Fall ja, aber auch hier, es ist ein Musikstück, an dem ich komponieren musste. Dann habe ich hier dramaturgische Effekte eingesetzt und Steigerungen und so weiter. Also das ist nicht so, das sieht leichter aus, als es ist zu komponieren. Lehman Brothers. Dow Jones. US-Schulden, DAX, Arbeit ist Thema eines weiteren Werks von Ihnen, und zwar nutzen Sie da schamlos Leute aus der dritten Welt aus und bezeichnen das Ganze als Kunst. Können Sie uns kurz erklären, wie das abgelaufen ist? Die Geschichte halt. Ich habe 2009 einen Kompositionsauftrag bekommen für eine bestimmte Besetzung und habe daraufhin dann im Internet recherchiert nach Komponisten, die Auftragsarbeiten schreiben, im Sinne von, dass sie für Hochzeiten oder für Todesfälle eben dann eine gewünschte Musik komponieren. In China gibt es sehr viele, und da habe ich eben auch einen gefunden. Dem habe ich dann Stücke von mir gegeben aus den letzten Jahren mit der Bitte, er soll mir ein neues Stück schreiben, das sich stilistisch irgendwie so anhört wie andere Stücke von mir, aber eben für die neue Besetzung. Und ebenso habe ich dann in Indien eine Annonce aufgegeben, um einen Programmierer zu finden, der mir eine Software schreibt, die ebenfalls nach Vorgabe dieser Stücke, die auch der Chinese bekommen hat, die Software, die dann auch Stilkopien erstellen kann für eine gewünschte neue Besetzung. Da stecken dann zwei Aspekte darin, dass der eine ist, dass die Komponisten eben in Billiglohnländern leben. Das war für mich ziemlich billig zu bekommen, das Notenmaterial. Das hat mich so um die, ich glaube, $150 dann insgesamt gekostet, während ich für den Kompositionsauftrag 1500 Euro bekommen habe. Also ich habe eben praktiziert, was die Industrie ganz selbstverständlich auch macht, dass sie die Produktion in Billiglohnländer verlagert, von Subunternehmern dort die Ware herstellen lässt nach Vorgaben und dann wieder hier in der ersten Welt teuer verkauft. Und das habe ich eben dann eben, und in der Kunst auch da, auf dem Keyboard steht auch hinten Made in China drauf, und so ist eben auch mein Stück dann Made in China, Made in India. Und der andere Aspekt ist noch, Die Frage der Autorschaft. Das ist jetzt ganz unentwirrbar, wer eigentlich hier die Autorschaft trägt. Irgendwie höre ich in der Musik, die dabei rausgekommen ist, erkenne ich mich ein gutes Stück weit. Die haben ja auch häufig einfach nur Sachen uminstrumentiert oder sowas. Das nennt sich Bearbeitung eigentlich. Ja, aber andererseits steckt da irgendwie auch dann, stecken ganz merkwürdige Rudimente von andere westliche Musik oder eben auch dann von östlicher Kultur da drin. Das ist, ich glaube, ist ein sehr interessanter, eine interessante Mischung, wo man aber wirklich auch nicht weiß, wie man das eigentlich bewerten soll. Das finde ich dann halt auch daran interessant, weil unsere normalen Hörkategorien, mit denen man im Konzert sitzt und einem dann ein Stück gefällt oder nicht, die funktionieren hier nicht. Sie haben also die Rechte, soweit das überhaupt möglich ist, abgekauft diesen Komponisten, haben den Kompositionsauftrag bezahlt bekommen, haben die $150 bezahlt, haben von der GEMA dann Geld gekriegt, weil sie die Rechte den Komponisten abgekauft haben, aufgrund davon, dass es öffentlich aufgeführt worden ist. Ja, das ist das System. So funktioniert diese kapitalistische Welt. Und ich möchte, wenn es um sowas wie Globalisierung geht, finde ich es einfach falsch, wenn da dann solche Kunstprojekte gestartet werden, wo dann irgendwelche versöhnlichen Gemeinschaftskompositionen über Kontinente hinweg stattfinden, sondern wenn, dann bilde ich mal in seiner Schärfe dieses System auch in der Kunst ab. Thank you. In diesem Stück Fremdarbeit haben wir ein Konzertstück von Ihnen gehört. Wir kommen zu einem Stück, das wiederum in einem Medium, Ihrem Lieblingsort, glaube ich, stattfindet. Diesmal ist es das Fernsehen. Feeds heißt das Stück und ist eine, Robert Ashley hat mal von einer Videooper gesprochen, hier ist es eine Art Fernsehoper. Ein TV-Studio, eigentlich nichts Besonderes. Doch dieses hier ist die Location des neuen Stückes Feeds. Feeds hören TV. Zugegebenermaßen ist diese Darbietung auf den ersten Blick nicht sehr einfach zu verstehen. Es geht um Geräusche, gleich so viel Geräusche, die bei der Menge schwer einzuordnen sind. Der größte Teil dieser Klänge entstehen live vor den Ohren des Publikums. Doch damit nicht genug. Zur Musik bewegen sich auch optisch einige Akteure. Dieser Part hier wird gleich überraschend mit einem bekannten RTL-Juror gekoppelt. Immer wieder setzen Handlungen ein, die das bisher gebildete Gesamtbild völlig durcheinander werfen. Feeds Hören TV ist eine Talkshow über das Hören. Als Moderator habe ich Gäste eingeladen, die über verschiedene Themen rund um Klang, Hören, Musik und Gesellschaft sprechen. Und daneben gibt es Darbietungen, es gibt Show-Einlagen. Musik und Sprache wechseln sich ab. Das Publikum bekommt den Eindruck, inmitten einer echten TV-Show zu sein. Zwischen der vielen Kameras trifft man auch den bekannten RTL-Juror Dieter Bohlen. Auch der Versuch, den grauenvollen, schiefen Tönen zu entkommen, scheitert. Entscheidend ist vor allem ja das Kostüm und die Stimme. Also ich muss so klingen wie der, weißt du? Ich muss Scheiße sagen können, sodass man sagt, oh, das ist ja Dieter Bohlen. Ne? Das ist entscheidend, denke ich mal, dass das rüberkommt. Hm? Ansonsten habe ich die Rolle gekriegt und habe mich sehr darüber gefreut. Beim Casting. Da gab es ein richtiges Casting. So wie bei Deutschland sucht den Dieter Bohlen. Immer wieder sind neue Gäste geladen, welche zum Teil sehr genervt auf die theoretischen Äußerungen des Moderators reagieren. Ich bin davon überzeugt. Kommt man denn da selber nicht durcheinander, solch komplizierte Handlungen zu lernen? Das ist überhaupt nicht schwer. Ich spiele mich ja selber. Also ich bin der Komponist und der Autor des Stückes. Und als solcher stehe ich hier auf der Bühne, deshalb muss ich nur performen, was mich da wirklich interessiert. Das Stück führt durch insgesamt 5 Sendungen. Immer wieder werden neue Ideen und Thesen aufgegriffen, die simpel und dennoch kompliziert scheinen. Aber auch sexuell geht es dort hoch her. Nun sieht man einmal, was Hören bedeutet. Feeds, Liebe und Technik, Twitter und Isolide, eine Arie vor dem Nacktscanner. Neues Musiktheater als multimediales Spiel der Wahrnehmungen. Eine neue Musik-Talkshow würde ich es nennen. Feeds Hören TV habe ich das genannt. Das war schon erstmal in einem Musiktheater an einem Ort hat es stattgefunden, aber mit ganz vielen Videokameras wurde das eben auch live ins Internet gestreamt und jetzt sind wir gerade auch dabei, in der Nachproduktion dieses Material dann wieder aufzuarbeiten als Episoden, die dann im Netz zu sehen sind. Was war der Grundgedanke, was war der theoretische Gedanke dahinter? Denn bei Ihnen muss man immer vermuten, dass Sie eine Theorie gebaut haben dahinter. Sie betrachten ja Theorie bauen selber als Komponieren irgendwo. Ja, also mich hat eigentlich ausgehend von dem Stück Fremdarbeit weiter interessiert, wie das Verhältnis ist von Informationen, die man verbal dem Publikum gibt. Also zum Beispiel bei Fremdarbeit habe ich bei der Uraufführung, war ich durchaus ein bisschen sarkastisch. Und da haben dann Leute im Publikum auch gesagt, ja klar, diese Musik aus China war ja auch Müll. Und ich fand das eigentlich gar nicht unbedingt. Und da war zum Beispiel eine andere Aufführung in Oslo, wo ich das auf Englisch moderiert habe. Und da war ich schon durch die Sprache gezwungen, irgendwie anders zu kommunizieren. Ich wollte aber auch da ein bisschen charmanter sein. Habe das wirklich mal versucht zu sagen, so jetzt hören wir mal wirklich an, was sie da geschafft haben. Und prompt haben Leute auch dann gesagt, so ja, das klang ja auch ganz gut. Und ich glaube, also man kann da extrem eigentlich manipulieren in der Art und Weise, wie ich Informationen vorausschicke in irgendeiner verbalen Form oder in Form von Video oder so. Und das habe ich dann in dieser Talkshow über Musik versucht, auf alle möglichen Weisen durchzuführen. Sie sehen sich also durchaus auch als Performer. Wenn es das erfordert, ja, dann zeige ich mich als Komponist auch auf der Bühne, ja. Welche Themen haben Sie denn gewählt in Ihrer Talkshow? Also ich habe gelesen, irgendwo geht es um MP3, nicht? Um das Fraunhofer-Institut? Ja, genau. Also es ging in einer Sendung ging es um die Entwertung von Musik. Und da ist wieder ein Aspekt eben auch die technologische Entwertung, rein klanglich, wie es bei dem MP3-Kompressionsverfahren passiert, aber zugleich eben auch wieder ökonomisch, denn eben durch dieses Kompressionsmittel kann Musik heutzutage frei flottieren im Internet und ist eben nicht mehr auf eine käufliche CD limitiert, die teuer verkauft werden kann. Und das habe ich da dann eben auch auf der Bühne performt, dass wir dann einen Dialog geführt haben mit einem Programmierer und zum Beispiel dann auch dieses Gespräch selber live in MP3-Qualität komprimiert haben. Da stimmt was. Der Klang, der dürfte Ihnen vertraut vorkommen. Das ist Live-MP3-Kompression für Sie. Wie fühlen Sie sich damit, einen ganzen Wirtschaftszweig in den Ruin getrieben zu haben? Also hören Sie, so kann man das. Also so darf man das nicht sehen. Wenn wir beim Fraunhofer nicht das Kompressionsverfahren entwickelt hätten, dann hätten es früher oder später andere getan. Der technische Fortschritt ist nicht aufzuhalten. Sie sprechen wie der Vater der Atombombe, bevor er die Folgen in Hiroshima gesehen hat und gesagt hat... Jetzt übertreiben Sie aber gewaltig. Nein, Sie sehen es doch gerade, wie wegen des MP3-Formats bei der Musikindustrie massenhaft Arbeitsplätze vernichtet werden. Das ist die größte Tragödie der Musikgeschichte. Na, nun nehmen Sie mal Ihre Musik nicht so wichtig. Jetzt darf ich Ihnen mal in Ihr komprimiertes Bewusstsein rufen, dass Sie hier vor einem ausdrücklich musikinteressierten Publikum sprechen. Oder wollen Sie jetzt eigentlich alle entwerten Ihrem Schmalspurformat? Herr Kreidler. Ich lese Ihnen mal was vor. Die Flower Power 68er sind machtbewusste Erfolgsmenschen geworden. Die hypertoleranten Postmodernisten, geldgierige Zyniker. Was werden die Computeranarchisten in Zukunft sein? Klaus-Steffen Warnkorb. Fies hören TV. Herzlich willkommen zu Fietz Hören TV, dem Musiktheater der Medien. Mein Name ist Johannes Kreidler. Ich bin kein Schauspieler, sondern Hörarbeiter. Genau wie Sie, verehrte Damen und Herren. Denn Hören ist Arbeit. Unser erstes von 5 Themen ist Abhören. Sehen Sie hier, wie ein Gehörgang observiert wird. Unser Überwachungsarzt durchleuchtet zunächst die Ohrmuschel und führt dann einen speziell angefertigten Spiegel durch den äußeren Gehörgang ein bis zum Trommelfell. Der erste surreale Film, Un Chien Andalou, von Louis Buñuel und Salvador Dalí, von 1928, beginnt mit dem Zerschneiden eines Augapfels. Analog dazu zerfetzen wir nun aus der Tür zu Beats das Trommelfell. Als Musik jetzt Isolde im Nacktkenner. Das war ein Ausschnitt aus Fietz. Mir fällt auf, wir haben sehr viel gesprochen über Technik. Ich verdächtige Sie, dass Sie ein Technikfreak sind. Also ich bin schon ein bisschen begeistert von diesen Möglichkeiten, weil ich habe das eben in meiner Biografie erlebt. Ich bin noch als Kind, habe ich noch Tonbänder gespult und habe dann sozusagen immer diese Schritte alle miterlebt, dann von CD und bis hin dann zu Minidisc und jetzt, dass man kleine Geräte hat, in denen tausende Musikstücke drin sind und so weiter. Und aufgrund dieser Erfahrung bin ich da schon einigermaßen begeistert von den Möglichkeiten, die man heute hat. Ich sehe natürlich auch da Probleme eben bei Carl Wolfgang, die Kehrseite natürlich von diesen Technologien behalte ich auf jeden Fall im Auge und versuche mich da dann auch einzumischen. Aber ich habe eine Freude daran, an der allgemeinen Entwicklung. Und Sie haben auch Freude an der Geschichte der elektronischen Musik. Wenn Sie einverstanden sind, bringen wir am Schluss den Tod des Helden. Können Sie uns schnell sagen, was da der Hintergrund ist? Ja, das ist eine Art Requiem. Ich habe aus alten Computerspielen aus den 80er Jahren die Melodien gesammelt, die immer dann erklingen, wenn der Held stirbt. Und das finde ich eben kulturgeschichtlich sehr interessant. Da hat man ja noch ganz einfache Mittel nur gehabt, so ein 8-Bit-Sound oder sowas. Und diese Komponisten von damals mussten mit diesen beschränkten Mitteln irgendwie den Tod musikalisch darstellen. Und da habe ich mich dann mal auf die Archivsuche begeben und alle möglichen Beispiele gesammelt. Johannes Kreidler, ich danke Ihnen fürs Gespräch und ich glaube, jetzt ist es Zeit, den Helden sterben zu lassen. Vielen Dank. Wir haben aus alten Computerspielen aus den 80er Jahren die Melodien gesammelt, die erklingen, wenn der Held stirbt. Ein Requiem auf schmalem Frequenzband. Der Tod ist der Tod der Postmoderne. Du musst sterben, Tristan. Thank you. Musik.